Bei der Revolution im alten Frankreich erfand man diesen Blödsinn, alle Menschen wären gleich. Jetzt predigen sie schon die Mischung der Rassen. Digger ficken weiß davon, das könnte euch so passen. Niemals, niemals, niemals, sag ich. Denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Niemals, niemals, niemals, sag ich. Denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Sie treiben es mit Kindern, sie treiben es mit Tieren. Jetzt wollen sie auch noch Drogen legalisieren. Demnächst kommen noch die AIDS-kranken Schwulen als Sexualkundelehrer an unsere Schulen. Niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Irgendwer wollte den Niggern erzählen, sie hätten hier das freie Recht zu wählen. Recht zu wählen, das haben sie ja auch. Strick um den Hals oder Kugel in den Bauch. Niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich. Und alle niemals, niemals, niemals, sage ich, denn der Ku Klux Klan besteht ewiglich.